أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Das letzte Mal haben wir über die Liebe der Gefährten und der frühen Gelehrten zum Prophet عليه الصلاة والسلام. Heute inshallah werden wir über zwei Charaktereigenschaften des Propheten a.s. und zwar seine Bescheidenheit und die Askese vom Propheten a.s. Imam Al-Qadi Iyad sagte: وَأَمَّا تَوَاضُعُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى عُلُوِّ مَنْصِبِهِ وَرِفَعَةِ رُتْبَتِهِ فَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعًا وَأَقَلَّهُمْ كِبَرًا. Was seine Bescheidenheit betrifft, obwohl er einen hohen Rang hat und eine sehr hohe Stellung hatte, so war er trotzdem der am bescheidensten und der am wenigsten Hochmut unter den Menschen hatte. وَحَسْبُكَ أَنَّهُ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا مَلِكًا أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا فَاخْتَرْ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا. Und es genügt zu wissen, dass man ihm vorgeschlagen hat, und zwar von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ein Propheten und König wird oder ein Propheten und Sklave oder Diener wird. Dann hat er gewählt, ein Prophet und Diener zu sein. فقال له إسرافيل عند ذلك, als der Prophet عليه الصلاة والسلام diese Entscheidung getroffen hat, und zwar ein Prophet und Diener von Allah subhanahu wa ta'ala zu sein, hat Israfil zu ihm gesagt: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَاكَ بِمَا تَوَاضَعْتَ لَهُ أَنَّكَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ. Weil du das gewählt hast, und zwar dass du ein Prophet und Diener sein willst, so hat Allah subhanahu wa ta'ala dir drei Sachen gegeben. Und zwar, du wirst der Führer von den Kindern Adams am Tag des jüngsten Gerichtes. Sayyid. وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ. Und du wirst der Erste, welcher aus der Erde kommen wird am Tag des jüngsten Gerichtes. وَأَوَّلُ شَافِعٍ. Und der Erste, der die Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala legen kann. Abu al-Walid ibn Awad al-Faqih, möge Allah seinem erbarmen, hat mir überliefert in seinem Haus in Cordoba, das ist, da redet Imam Qadi Iyad, im Jahr 507. Er sagte, Abu Ali al-Hafid erzählte uns, Abu Umar erzählte uns, Ibn Abd al-Mu'min erzählte uns, Ibn Udasa erzählte uns, Dawud erzählte uns, Abu Bakr ibn Abi Shayba erzählte uns, Abdullah ibn Numair von Mis'ar, von Abi al-Anbas, von Abi al-Addabas, an Abi Marzuq, an Abi Ghalib, an Abi Umama radiyallahu anha, قال, er sagte, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئاً على عصا فقمنا له. Einmal kam der Prophet a.s. raus und er hat ein Stab, worauf er sich stützte. Dann sind wir aufgestanden. Dann hat er sallallahu alaihi wasallam gesagt: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. Steht nicht auf wie die A'ajim. A'ajim, damit sind hier die Perser gemeint oder die Römer gemeint. يُعَظِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Sie verehren sich gegenseitig. Und er sagte, إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ. Ich bin nur ein Diener. Ich esse genauso wie die Sklaven essen und ich sitze genauso wie die Sklaven sitzen. Das ist eine sehr wichtige Überlieferung, liebe Geschwister. Weil der Prophet a.s. Der wurde von seinen Gefährten in diesem Moment verehrt. dann hat ihnen gesagt, sie brauchen nicht aufzustehen, genau wie die Römer, die Perser zu ihren Königen aufstehen. Imam Ali al-Qari, und zwar, er ist einer von denjenigen, die das Buch Ash-Shifa kommentiert haben, hat diese Stelle in Ash-Shifa ausführlicher erklärt. Weil auf den ersten Blick wird man denken, wenn eine Person reinkommt, dann darf man für sie nicht aufstehen. Aber das ist ein leichtes Urteil, was man treffen kann, wenn man nur diesen Hadith liest. Imam Ali al-Qari überlieferte von Imam al-Tilmisani, er sagte, das Aufstehen, al-Qiyamu arba'at uqsam. Es gibt vier Arten vom Aufstehen. Es gibt das verbotene Aufstehen. Das verbotene Aufstehen ist für لِمَنْ يُحِبْ أَنْ يُقَامَ لَهُ. Das ist das Aufstehen für diejenigen, die es gern wollen. Zum Beispiel die Könige, was weiß ich, die Herrscher, diejenigen, die Macht haben, die wollen, dass die anderen für sie aufstehen. In diesem Fall ist das Aufstehen verboten, haram. Und es gibt ein verpöntes Aufstehen. Und zwar al-qiyamu liman la yuhib. Und zwar das Aufstehen für denjenigen, der es nicht will. Zum Beispiel hier in diesem Fall, der Prophet a.s. wollte nicht, dass man für ihn aufsteht. Also ist es verpönt, dass man für ihn aufsteht. Und es gibt das erlaubte Aufstehen. Und zwar das Aufstehen für die Gelehrten oder für Personen, die man respektiert, aber die haben das weder gewollt noch nicht gewollt. Und es gibt das empfohlene Aufstehen, und zwar das Aufstehen für diejenigen, die von der Reise kommen. Wenn eine Person von der Reise kommt, dann ist es von der Sunna, dass man für sie aufsteht und sie begrüßt. Al-Qadi Iyad sagte, وَكَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَرْكَبُ الْحِمَارِ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ. Der Prophet a.s. hat Esel beritten. وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ. Und er hat auch Leute hinter ihm getragen auf dem Esel. وَيَعُودُ الْمَسَاكِينَ. Und wenn arme Leute krank sind, dann hat er sie besucht. وَيُجَالِسُ الْفُقَرَاءِ. Und er hat sich auch mit armen Leuten hingesetzt. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ. Und wenn ein Sklave ihn einlädt, dann geht er zu seiner Einladung. وَيَجْلِسُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مُخْتَلِطًا بِهِمْ. Und er sitzt mit seinen Gefährten, genauso wie sie untereinander sitzen. حَيْثُ مَنْ تَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ جَلَسَ. Und er hat nicht einen besonderen Platz gewählt, sondern wo frei ist in der Sitzung, dann nimmt er sein Platz dabei. وفي حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه überliefert vom Prophet عليه الصلاة والسلام, dass er gesagt hat, لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Übertreibt nicht wie die Christen mit Sayyidina Isa, Sohn von Maria, übertrieben haben, sondern sagt, ich bin der Diener Allah und sein Gesandter. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist auch sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Warum? Weil der Prophet a.s. gibt uns die Grenze, wo wir anhalten sollen, wenn man den Prophet a.s. lobt. Und das Beste, was darüber eigentlich gesagt wurde, ist, was Imam al-Busayri in Al-Burda, ein Gedicht, gesagt hat. Er hat gesagt, da'amad da'athun nasara fi nabiyihim, wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi. Lass, was die Christen über ihren Prophet gesagt haben, und lobe ihn, wie du willst, und sag, was du willst. Das heißt, Man soll eine Grenze haben, und zwar man soll dem Propheten a.s.w. nicht Eigenschaften zuschreiben, die verboten sind. Zum Beispiel zu sagen, er ist der Sohn Gottes oder er hatte göttliche Eigenschaften oder sowas. Das ist verboten. Was darunter liegt, das ist nicht verboten, sondern die Sachen, die er selber hat, dann kann man sie beschreiben und sie als Lob für ihn benutzen. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء جاءته فقالت إن لي إليك حاجة قال اجلسي يا أم فلان في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك قال فجلست فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها. Einmal kam ein Frau zum Prophet ﷺ, die irgendwelche Sorgen im Kopf hat oder sie hat irgendein Problem, die sie lösen wollte. Dann ist sie zum Prophet ﷺ gekommen und sie hat ihm gesagt, ich brauche dich oder ich benötige von dir irgendwas. Dann hat der Prophet ﷺ gesagt, lass uns hinsetzen, lass uns wo du willst hinsetzen. Und zwar auf den Straßen von Medina. Und dann hat er sich mit ihr hingesetzt und sie hat ihm vielleicht seine Sorgen, ihre Sorgen, ihr Problem erzählt. Und dann der Prophet ﷺ war mit ihr, bis sie ihre Sache erledigt hat. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف قال وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. Der Prophet عليه الصلاة والسلام wie Anas überliefert hat, das haben wir schon mal erzählt, er hat Esel gehabt und er hat die Einladung von einem von einem Sklaven geantwortet und er ist zu dieser Einladung gegangen und als er bei der Schlacht von Bani Qurayda war, da war er auf einem Esel mit einem ganz einfachen Zaun. Qala wa kana yud'a ila al-khubz, und wenn er sogar für ein Stück Brot mit ein bisschen Fett eingeladen wurde, dann ist er zu dieser Einladung gegangen. Damals manchmal hat ein Sahabi nicht viel zu bieten, hat einfach ein bisschen Brot und Fett. Und dann lädt er den Prophet a.s. Der Prophet a.s. sagt nicht, ich gehe nicht dorthin, weil es nicht viel zu essen gibt oder weil es nicht mein Rang und Stellung gebührt. Nein, der ist zu den einfachsten Einladungen gegangen. Qala wa hajja sallallahu alaihi wa sallam ala rahlin rathin wa alaihi qatifa. Und er hat Hajj auf einem ganz einfachen Reittier unternommen. Und die Ausstattung von diesem Reittier war auch sehr, sehr, sehr einfach. Die kostete nicht mehr 4 Silberstück. Und sagte der Prophet a.s. dabei, Allahumma ja'alu hajjan la riya'a fihi wa la subha. O Allah, lass es ein Hajj sein, ein Pilgerfahrt, ohne Angeberei und ohne, dass die anderen mich darüber preisen oder loben. Vergleichen wir, liebe Geschwister, was der Prophet a.s. gemacht, also wie er sein Hajj gemacht hat und wie die Leute heute über den Hajj erzählen. Ja, ich war im 5-Sternen-Hotel. Ja, ich bin mit der Lufthansa geflogen. Ja, aber das Essen im Flugzeug war nicht schön. Und weißt du, es gab keine Klimaanlage im Hotel. Das ist sehr weit weg vom Sinn, vom Hajj. Wenn man das vergleicht mit wie der Prophet a.s. seinen Hajj unternommen hat. Hada wa qad futihat alayhi al-ardu wa ahda fi hajji dhalika 100 badna. Und in diesem Jahr hat er trotzdem 100 Kamel geschlachtet und geopfert und gespendet. In diesem Jahr. ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين تأطأ على راحلته رأسه حتى كاد يمس قادمته تواضعا لله تعالى. Und im Jahr, wo er Mekka erobert hat und die Muslime Mekka betreten haben, dann hat er sich gebeugt, bis man gedacht hat, dass sein Gesicht wird den Rücken von seinem Reittier berühren. ومن تواضعه uns aus seiner Bescheidenheit قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروني على موسى ونحن أحق بالشك من إبراهيم ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat gesagt, sagt nicht, ich wäre besser als Jonas. Und er müsst nicht zwischen den Propheten bevorzugen. Man darf nicht sagen, dieser ist besser als dieser. وَلَا تُخَيِّرُونِ عَلَى مُوسَى. Und sagt nicht, ich bin besser als Moses. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمِ. Und uns steht eher zu, als Ibrahim zu zweifeln. وَلَوْ لَبِثْتُ مَا لَبِثَ يُوسُفِ فِي السِّجْنِ لَأَجَبْتُ الدَّاعِي. Und wenn ich so lange wie Josef im Gefängnis gewesen wäre, dann hätte ich den Botschafter von dem König geantwortet. Damit ist gemeint, als der Sayyidina Yusuf a.s. gefragt wurde, bitte interpretiere uns deinen Traum, dann hat er nicht gesagt, ich will erstmal raus vom Gefängnis, sondern er hat den Traum schon mal im Gefängnis geantwortet. Hier, das sind nur alle Gleichnisse von dem Prophet a.s. aus Bescheidenheit. Aber wir wissen von anderen Hadith, dass der Prophet a.s. der Beste der Schöpfung ist. Aber trotzdem, er will nicht, dass man sagt, er ist besser und die anderen sind besser. Man soll allgemein sagen, er ist der Beste der Schöpfung, er ist der Führer der Propheten. Aber genau über diesen Vergleichen zu reden, das mag er nicht. Sallallahu alaihi wasallam. Imam Qadi Iyad sagte in einer anderen Stelle in diesem Buch von Shifa, dass er sowas gesagt hat, dass der Prophet a.s.w. das gesagt hat, bevor ihm offenbart wurde, dass er der Beste der Schöpfung wäre. Danach hat er gesagt, Ana Sayyidu Waladi Adam, danach hat der Prophet a.s. gesagt, ich bin der Oberhaupt der Menschen oder der Oberhaupt oder der Führer der Kinder Adams. وعن عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفته وبعضهم يزيد على بعض كان في بيته في مهنة أهله. Von in dem Prophet von in der Überlieferung von Aisha und von al-Hasan und von Abi Sa'id al-Khudari وغيرهم und anderen Gefährten steht, dass der Prophet عليه الصلاة والسلام das gemacht hat, was die Leute seines Hauses gemacht haben, das heißt seine Frauen gemacht haben. يفلي ثوبه, er putzt seine Klamotten. ويحلب شاته, und er milkt sein Vieh. ويرقع ثوبه, und wenn es ein Schnitt gibt, auf seinen Gewanden, dann hat er das selber genäht. وَيَخْصَفُ نَعْلَهُ und er repariert selber seine Schuhe. وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ und er bedient sich selbst. وَيَقُمُّ الْبَيْتِ und er putzt das Haus. وَيَعْقِلُ الْبَعِيرِ und er fesselt die Kamelen. وَيَعْلِفُ نَاضِحَهُ und er gibt zum Fressen für das Vieh. وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ und er isst mit den Dienern. وَيَعْجِنُ مَعَهَا und er backt Brot mit der Dienerin. وَيَحْمِلُ بِدَاعَتَهُ مِنَ السُّوقِ und er trägt selber seine Waren vom Markt. So war der Prophet a.s. Vergleichen wir diese Eigenschaften mit unseren Eigenschaften heutzutage. Macht das, macht jenes, ich habe keine Lust und so weiter. وعن أنس رضي الله عنه إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها. Es wurde überliefert vom Sayyiduna Anas رضي الله عنه, dass das kleine Mädchen von Medina kommt und sie nimmt seine Hand, seine edle Hand صلى الله عليه وسلم und sie führt ihn, bis sie ihre Sache bekommt und dann lässt sie die Hand vom Prophet a.s. und er folgt ihr. Der Prophet a.s. sagt nicht, geh mal weg, lass mich in Ruhe oder sowas, sondern er folgt diesem Mädchen, bis sie das bekommt, was sie von ihm will und dann lässt sie ihn. ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة und einmal kam ein Mann zu ihm. Und dann hat er gezittert vor Furcht vom Prophet a.s. Dann hat der Prophet a.s. gesagt, Hauwin alayka, beruhige dich, beruhige dich. Fa'inni lastu bimalik, ich bin kein König. Innama ana ibn mra'a, ich bin der Sohn von einer Frau, die getrockenes Fleisch isst. Das heißt, ich bin ein ganz einfacher Mensch. Brauchst du nicht, dich zu fürchten. Wa an Abi Huraira radiallahu anhu, دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل وقال للوزان زن ورجح einmal ging zum Markt der Prophet عليه السلام dann hat Hosen gekauft und hat zu dem Händler gesagt wage mal diese Hosen und ich werde dir mehr geben als die überhaupt kosten. قال فوثب الى يد النبي صلى الله عليه وسلم dann hat dieser Händler versucht die Hand des Propheten عليه الصلاه والسلام zu küssen dann hat der Prophet عليه الصلاه والسلام seine Hand zurückgenommen und hat gesagt هذا تفعله الاعاجم das machen die اعاجم hier wie der Kommentator sagt das sind die Perser das machen die Perser mit ihren Königen ولست بملك und ich bin kein König انما أنا رجل منكم. Ich bin ein Mensch von euch. Ich bin ein Mensch von euch. Dann hat die Hosen genommen und der Abu Huraira radiallahu anhu hat versucht, diese Hosen zu tragen. Dann hat der Prophet a.s. gesagt, صاحب الشيء أحق بشيء أن يحمله. Der Besitzer von der Sache steht ihm eher zu, seine Sache zu tragen. Hier in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, manche würden sagen, das ist ein Beweis, dass man die Hand nicht küssen darf. Das ist aber wieder ein schnelles Urteil, liebe Geschwister, weil hier der Prophet a.s. hat das aus Bescheidenheit getan und nur mit diesem Mann gemacht, weil es in anderen Überlieferungen feststeht, liebe Geschwister, dass der Prophet a.s. seine Hand für ein paar Sahaba gegeben hat, damit sie küssen. Zum Beispiel die Überlieferung Anna Umar kam in den Nabi s.a.w. faqabbala yadah. Es wurde überliefert von Jabir, dass Sayyidina Umar radiallahu anhu für den Propheten a.s.w. aufgestanden ist und er hat seine Hand geküsst. Und in einem anderen Überlieferung sagte ein Beduin: O Prophet, erlaube mir, dass ich dein Kopf und deine Füße küsse. Und er hat ihm das erlaubt. Und Imam Bukhari überlieferte in Al-Adab al-Mufrad, dass Abdurrahman bin Razin sagte: خرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له دخما كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها. Und einmal, dass die Gefährten die Hand von einem anderen Gefährten geküsst haben. Und eine andere Überlieferung, wo steht, dass der Prophet a.s.w. seine Hand gegeben hat, ist die Überlieferung, wo es steht, das Wafd Abd al-Qais, das ist eine Gruppe von den Arabern aus dem Stamm Abd al-Qais, die sind zum Prophet a.s.w. gekommen und sie haben seine Hand und sein Fuß geküsst. Das wurde von Imam Abu Dawud überliefert. Und Imam Ibn Hajar al-Asqalani sagt, das ist eine gute Überlieferungskette. Jetzt, liebe Geschwister, gehen wir zu dem anderen Punkt, zu der anderen Eigenschaft vom Prophet alaihissalatu wassalam, und zwar seine Askese, die Askese vom Prophet alaihissalatu wassalam. وأما زهده في الدنيا فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها. Der Qadi Iyad radiallahu anhu sagte: Wir haben schon mal über seine Askese in diesem Buch erzählt. Und es genügt zu wissen, dass er die Dunya abgelehnt hat und dass er nur das Nötigste von dieser Dunya genommen hat, obwohl ihm die Dunya gegeben wurde. وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. Und obwohl er siegreich in dieser Dunya war, hat er die Dunya abgelehnt, der Prophet عليه الصلاة والسلام. وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله. Und er ist gestorben und er hat sein Schild bei einem Jude gelassen, und zwar als Pfand, damit er so Geld für seine Familie haben kann. وهو يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. Und beim Sterben hat er den Dua gesagt: O Allah, lass mal den Rizq von der Familie von Muhammad als Essen sein. Er hat nur das Essen von Allah subhanahu wa ta'ala für seine Familie verlangt. Haddathana Sufyan بن العاصي والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي. Diese drei Gelehrten haben gesagt, dass Ahmed ibn Umar überlieferte, dass Abu al-Abbas al-Razi gesagt hat, dass Abu Ahmed al-Jalludi erzählte, dass Abu Sufyan erzählte, dass Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah erzählte, dass Abu Bakr ibn Abi Shayba, dass Abu Muawiyah von Al-A'mash, von Ibrahim, von Al-Aswad, von Aisha radiallahu anha gesagt hat. Liebe Geschwister, ich erzähle immer diese Überlieferungskette, weil diese Leute, die wir hier erwähnen, sind gestorbene Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Paradies geben. Und es ist eine schöne Sache, dass man sie erwähnt in dieser Sitzung, weil durch sie haben wir dieses Wissen bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Paradies geben in diesem Tag. Aisha radiallahu anha sagte, Ma shabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatatu ayyam. Der Prophet alaihi salatu wasallam war nie satt drei Tage nacheinander. Er war nie satt drei Tage nacheinander und sie sagte, ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. Sie sagte, und zwar Aisha radiallahu anha, der Prophet alaihi salatu wasalam war nie satt von Brot drei Tage nacheinander. Und in einer anderen Überlieferung steht, ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله. Die Familie vom Prophet a.s. war niemals satt durch, durch Brot für drei Tage nacheinander. Das ist ein Bild für die Armut, dass sie nichts, nicht viel zu essen hatten. وقالت عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. Der Prophet a.s. hat weder Goldmünzen gelassen noch Silbermünzen, noch Schafe, noch Kamelen. Und in anderem Hadith, ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. In einem anderen Hadith überliefert, er hat nur sein Schwert, also sein Waffe und sein Maultier und ein Erde gelassen, ein Stück Erde gelassen, die er gespendet hat. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد مات وما في بيت شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شاعر في رف لي. Und er ist gestorben und er hat nichts für also er hat nichts als als Essen hintergelassen außer ein bisschen Gerste die ich in einem Topf hatte. وقيل لي إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. الله الله الله. Er sagte, der Prophet عليه الصلاة والسلام, mir wurde angeboten, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir die Wüste um Mekka Gold verwandelt. Dann habe ich Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, nein, mein Herr, ich will einen Tag hungrig sein und einen Tag satt sein. In dem Tag, wo ich hungrig bin, dann richte mich zu dir zu und mache ich Dua zu dir. Und an dem Tag, wo ich satt bin, dann danke ich dir und lobe ich dir. Und في حديث آخر أن جبريل نزل عليه فقال إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت فأطرقت ساعة ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له. الله. Er sagte, Jibril ist einmal zum Prophet a.s. gekommen und er hat ihm gesagt, Allah grüßt dich. Und er sagt zu dir, willst du, dass ich die Berge in Gold für dich verwandle? Dann hat dass dieses Gold bei dir ist, egal wo du bist, dann hat er für eine Weile nachgedacht, der Prophet a.s. Dann hat er zu Jibril gesagt, O Jibril, die Dunya, das Diesseits, ist das Haus von demjenigen, der kein Haus hat. Und das ist der Besitz von demjenigen, der keinen Besitz hat. Und nur jemand, der keinen Verstand hat, wird sie sammeln. Also nur derjenige, der keinen Verstand hat, wird die Dunya sammeln. Dann hat Jibril zu ihm gesagt, ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt dich, ja Muhammad, o Muhammad, mit der wahren Aussage. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إلا نارا إن هو إلا التمر والماء. Hört mal, liebe Geschwister, was Sayyidatuna Aisha رضي الله عنها sagt. Sie sagt, wir, die Familie vom Prophet a.s., wir waren manchmal einen Monat, wir haben einen Monat verbracht, ohne jemals das Feuer zu zünden. Es gab nur Datteln und Wasser. Nur Datteln und Wasser. Das heißt, sie haben kein Feuer gezündet, um etwas zu kochen. Sie hatten nichts zu kochen. Es gab nur Wasser und Datteln. وعن عبد الرحمن بن عوف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل وهو وأهل بيته من خبز الشعير. ist verstorben صلى الله عليه وسلم und war niemals mit seiner Familie satt durch Gerstebrot, durch Gerstebrot. وعن عائشة وأبي أمامة وابن عباس نحوه. und dasselbe wurde auch von Aisha radiallahu anha und Abi Umama und Ibn Abbas radiallahu anhum überliefert. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء. Der Gefährte Abdullah ibn Abbas sagte, der Prophet a.s.w. und seine Familie haben manchmal Nächte verbracht und sie hatten nichts zum Abendessen. وعن أنس رضي الله عنه sagte, ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا رأى شاة صميتا قط. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat niemals auf einem Tisch gegessen. Wozu denn auch? Der hatte nicht mehr was zum Essen. Und wala fi sukurrajatin. Sukurrajatin, das ist ein kleines Topf, was diejenigen, die in Luxus leben, benutzen, wo sie ihre verschiedenen Speisen reintun. Also verschiedene Arten von Essig, von Fetten und so weiter. Das ist nur als Nebenspeisen. Wala khubiza lahu murattaqun. Und sie hat niemals ein dünneres Fladenbrot bekommen, also da, dass man für ihn das gebacken hat. Das ist auch für ihn, das war Luxus. Wala ra'a shatan samitan. Und er hat niemals einen ganzen Schaf gesehen. Was heißt das? Er hat niemals einen ganzen Schaf beim Braten gesehen. Das machen nur die Reichen, dass sie einen ganzen Schaf auf einmal braten. Sondern wenn er Fleisch isst, dann waren nur Stückchen von Fleisch und nicht, dass er einen ganzen Schaf gebraten hat. Das hat er niemals erlebt. وعن عائشة رضي الله عنها إنما كان فراشه الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. سيدة عائشة رضي الله عنها sagte, dass der Prophet عليه الصلاة والسلام ein Stück Leder, die mit Palmenblätter gefüllt ist, als Matratze hatte. Es gab so ein Matratze aus Leder und sie wurde gefüllt mit Palmenblätter. وعن حفصة رضي الله عنها sagte, كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحا مثنيه ثنيتين فينام فثنيناه له ليلة بأربع فلما أصبح قال ما فرجتم لليلة فذكرنا ذلك له فقال ردوه بحاله فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي. Einmal der Prophet عليه الصلاة والسلام oder erstmal حفصة رضي الله عنها sagte, die Matratze vom Prophet عليه الصلاة والسلام in meinem Haus, weil jede Frau vom Prophet عليه الصلاة والسلام hat ein Haus, die Matratze vom Prophet alayhi salatu wassalam war eine Art Decke aus Wolle, die sie in zwei Schichten gelegt hat, zusammengelegt hat. Und einmal hat sie das vierschichtig zusammengelegt. Und als er aufgestanden ist, der Prophet, dann hat er gefragt, was habt ihr heute für mich gelegt? Dann hat sie gesagt, dann hat sie die Geschichte erzählt, und zwar Hafsa. Dann hat er gesagt, Rodduhu bihalihi, lasst es, wie es war, bitte. Weil es war, also das Schlafen auf dieser vierschichtige Decke hat mich verhindert, heute Nacht für das Gebet aufzustehen. Weil es bequem war und luxuriös war für ihn, sallallahu alaihi wasallam, ich rede gar nicht über uns, das hat ihn gestört und er hat lang geschlafen. وكان ينام احيانا على سرير مزمور بشريط حتى يؤثر في جنبه. Und manchmal schlief er auf einer harten Matratze, die sogar ihre Spuren auf seinem Körper hinterließ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط. Der Prophet عليه الصلاة والسلام war niemals satt, ولم يبث شكوى إلى أحد, und er hat niemals bei irgendjemandem das beklagt, sich beklagt bei irgendjemandem. Und er liebte die Armut. Für ihn die Armut war lieber als Reichtum. وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع. Und manchmal hat er sich die ganze Nacht umgedreht aus Hunger. فلا يمنعه صيام يومه ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض. Und das hat ihn nicht verhindert, dass er den nächsten Tag fastet. Und er war in der Lage, von seinem Herrn zu verlangen, dass er die ganzen Schätze von dieser Erde bekommt, dass er die ganzen Früchten und Luxuswaren auf dieser Erde bekommt. وَلَقَدْ كُنْتُ أَبْكِي لَهُ رَحْمَةً. Und Sayyidatuna Aisha radiallahu anha weinte aus Barmherzigkeit, wenn sie das sah. مِمَّا أَرَى بِهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِي عَلَى بَطْنِهِ. Und sie hat seinen Bauch gestreichelt. مِمَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ, weil er Hunger hatte und weil er Schmerz hatte in seinem Bauch. وَأَقُلُ نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءِ. Sie sagte, ich würde mich gern für dich opfern, O Prophet, لَوْ تَبَلَّغْتَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يَقُوتُكَ. Ich würde mich für dich opfern, nur damit du was von dieser Dunya zum Essen bekommst. فَيَقُولُ لَهَا Und dann sagt der Prophet عليه الصلاة zu Aisha, يَا عَيْشَ مَالِي وَلِلدُّنْيَا. Ja, oh Aisha, was habe ich überhaupt mit dem Diesseits zu tun? إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا. Die frühen Propheten, die haben auch so gelitten, sie haben auch mehr gelitten. فمضوا إلى حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مأباهم وأجزل ثوابهم فأجدني السحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم. وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وخلائي. Er sagte der Prophet عليه الصلاة والسلام, die Gefährten vor mir, die haben auch gelitten, die waren standhaft. Die sind jetzt bei ihrem Herrn und sie haben ihre Belohnung bekommen. Und ich schäme mich, dass ich eine wenigere Belohnung bekomme, wenn ich von dieser Dunya etwas nehme. Und es gibt nichts beliebter für mich als meine Freunde und meine Brüder zu treffen. Damit sind die Propheten gemeint. قالت فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. Nachdem er das gesagt hat, er ist nicht mehr als einen Monat geblieben, dann ist er gestorben. Sallallahu alaihi wa sallam. Aqulu qawli hada wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin. والحمد لله رب العالمين.